Laut Meldungen wird in allen Teilen Südkoreas der Kampf für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye weitergeführt. Am 15. November erklärte die Metallarbeitergewerkschaft Südkoreas, dass sie in den Generalstreik für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes treten wird. Am 16. November fand in Gwangju unter Veranstaltung der Direktion des Gebietes Gwangju des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften eine Kerzenkundgebung der Arbeiter und Stadtbewohner für den Rücktritt von Park Geun-hye statt. Die Notzeitmaßnahmeversammlung der Vereinigung der christlichen Kirche Südkoreas berief am 15. November im Parlament eine Pressekonferenz ein und forderte das Parlament dazu auf, sich dem Kampf für den Rücktritt von Park Geun-hye anzuschließen. An vielen Orten in der Stadt Seoul wurden politische Erklärungen abgegeben und Zusammenkünfte und Seminare abgehalten, wobei der Rücktritt von Park Geun-hye gefordert wurde. Auf dem Platz Songgye in Seoul dauert die Kerzenkundgebung aller Kreise und Schichten für den Rücktritt von Park Geun-hye 19 Tage lang fort. Seit der Gründung der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes, einer gemeinsamen Organisation, der mehr als 1550 Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, wurden in 16 Orten Südkoreas wie Seoul die Notzeitversammlung, die Direktion der Bewegung und die Volksaktion gebildet und wird der Kampf für den Rücktritt von Park Geun-hye dynamisch entfaltet.